Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Solange du das tust, was du liebst, arbeitest du keinen Tag in deinem Leben. Geh positiv an die Dinge heran und sei immer optimistisch. Ja, ich gebe mir genauso. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern und ein ganz besonderes herzliches Willkommen an all die ganzen neuen Hörer, die wir jetzt haben. Wir sind in den Statistiken weit nach oben geschnellt, bei iTunes und so weiter Platz 2 gewesen, weil wir einen Trailer hochgeladen haben. Endlich, nach 17 Folgen haben wir mal angekündigt, dass wir einen Podcast machen. Genau, wir haben ja am Anfang, sind wir ja so reingerutscht in diese Sache und hatten eigentlich von Anfang an gesagt, lass uns mal einen Trailer machen. Aber dadurch, dass wir beide ja hart arbeitende Influencer. Nee, David, du genießt einfach nicht das, was du machst, genug. Sonst würdest du keinen Tag arbeiten oder das dauert Zeit. Falls ihr diejenigen Neuen seid, weil wir haben unter dem Trailer ganz viele Leute gelesen, die gesagt haben, was, ich folge euch so lange, warum erfahre ich erst jetzt davon? Ja, also wir haben zwar Werbung auf Social Media dazu gemacht, aber nie auf YouTube. Ja, das sind keine echten Fans, die folgen uns nicht auf Twitter und Instagram. Nee. bitte deabonniert Robin, mich nicht. Abonniert ich brauche jeden Abonnenten. Abonniert uns auf allen. Und ihr seid gerade Zeuge des Slimanis der Woche gewesen, denn wir haben uns das Slimani-Prinzip, sein Buch, geholt, damit ihr es euch nicht holen müsst. Und da stehen solche Sätze drin. Ich finde, das ist ja so eine privilegierten Scheiße. Es ist wirklich so, ich denke mir immer, wenn sowas wirklich. Wenn der Typ im Kohlekraftwerk einfach mal hören würde, während er die Kohle da reinschippt, so, hey, mach einfach das, was dir Spaß macht. Ich fände es besser, wenn die einfach so eine Ladung von diesen Büchern über Syrien abschmeißen und dann die Kinder denken so, stimmt, ich muss einfach meinen Träumen folgen. Das ist gar nicht so schlimm, wenn ihr alle meine Beine wegsprengen wollen. Das stimmt, aber zur Verteidigung von Sami muss ich sagen, das ist ja eigentlich auch seine Zielgruppe. Seine Zielgruppe sind privilegierte Teenager, die. Für die ist das die richtige Ansage. Sind das immer Privilegierte? Vielleicht ist es manchmal auch tatsächlich so, dass sich viele in dieses Leben, was er führt, hineinträumen. Es ist ja so eine sehr idealisierte Form eines Lebens, was ich nie führen wollen würde, weil wenn alles bei mir in Sepia-Filtern stattfinden würde, da würde ich wahrscheinlich schlechte Laune bekommen. So ist das Leben halt nicht. Deswegen finde ich es wahnsinnig schade. Aber darüber haben wir schon mal gesprochen in einer anderen Folge, die ihr hoffentlich alle nachgeholt habt. Ja. Da war Sami schon mal Thema, das wird er bestimmt auch mal sein. Ne? Ja. Der wohnt ja nicht unweit von mir mittlerweile. Ich sehe den häufiger. Ich wünschte ja mal, dass ich einfach mal mit ihm ins Gespräch käme. Wobei, ich würde ihm, glaube ich, gar nicht zuhören. Ich glaube, ich würde das Kotzen kriegen. Egal, wir reden nicht weiter. Es geht eigentlich diese Woche geht's um eine andere Person aus diesem Kosmos, nämlich um Bibi. Genau, Bibi. Die hat nämlich die harte News gedroppt. Zum 10. Mal, aber dieses Mal ist es kein Prank. Dieses Mal stimmt's. Ich habe diese Übersicht gesehen, die du gepostet hattest. Du hast ja mal rausgesucht, wie oft sie schon das Thema Ich bin schwanger, Ausrufezeichen, Fragezeichen, bei sich in Ich glaube, es waren 4 oder 5 Videos, die ich da gefunden habe, wo sie schon mal, ich erzähle Julia, ich wäre schwanger, ich erzähle meinen Eltern, ich wäre schwanger, bin ich schwanger, Fragezeichen, ihr habt mich gefragt, was ist an den Gerüchten dran, schwanger, haha. Ich hatte ja bei Promiflash immer mal wieder gesehen, also nicht, dass ich den folgen würde, aber da war in der Vergangenheit immer mal wieder so eine News, die haben noch mehr Videos gemacht als Bibi, ob Bibi schwanger ist oder nicht. Da hat sie halt gerade auf einem Foto mal wieder eine Plauze, ich meine, jeder ist mal unvorteilhaft auf einem Foto zu sehen, außer jetzt vielleicht Robin Blase. Ich sehe immer durchtrainiert und gut gestylt aus. Ich fand übrigens letzte Woche, mein Lieblingskommentar war unter meinem Video, wir hatten ja beide auf unseren Kanälen den Trailer hochgeladen, und da schrieb irgendjemand oder irgendeine Dame war es sogar, glaube ich, die meinte, ihr beide lästern mit dem Haarschnitt, dass ich nicht lache. Da dachte ich so, was hat der Haarschnitt damit zu tun, ob man jetzt lästern darf oder nicht? Aber offensichtlich ist auch das so eine Sache, in der idealisierten Welt vieler YouTube-Zuschauer muss man auch den korrekten Haarschnitt haben, um sich aufregen zu dürfen. Nichtsdestotrotz, die hatten da immer wieder gesagt, so hier, Bibi schwanger, hier, sie hat ein kleines Bäuchlein. Und das war jetzt witzig, weil ich hatte am Samstag gar nicht mitbekommen, was los ist. Mir schrieb dann jemand so, habt ihr das schon gesehen, guckt das neue Video? In so einer WhatsApp-Gruppe. Ich gucke das an, denke mir so, boah, ich halte es nicht aus. Wirklich, es fing an mit irgendwie, sie rennen in Zeitlupe wirklich durch das ätzendste Video, was ich seit langem sehen musste, mit Tralala-Musik und beide halten sich an den Händen. Es ist wie irgendwie so ein Softporno aus den 70ern. Was ich so lustig fand an diesem Video ist, Sie haben danach noch ein Video hochgeladen, wo sie, also es war dieses Ankündigungsvideo, dass sie schwanger sind, sie haben danach nochmal ein Video hochgeladen, wo sie ein bisschen mehr erzählen. Und in dem Video wird eigentlich nicht gesprochen. Aber dieses Video, sie sagen in ihrem Erklärvideo, dass das ein voll aufwendiges Video wäre, das sie da gedreht haben, wo sie sich extra externe Hilfe geholt haben und so weiter. Ja. Und das Geile ist, ich habe ja lange Ich würde mir so wünschen, dass die sich wirklich mal externe Hilfe holen, ja, nur allerdings auf medizinischer Ebene. Ich habe ja lange in den USA gelebt und da ist es völlig gang und gäbe, dass du zu irgendwelchen besonderen Anlässen Fotoshootings machst oder auch solche Videos produzierst. Mhm. Die Amerikaner lieben das zum Beispiel zu Highschool Graduation oder auch zu so Wedding Announcement, Baby Announcement, solche aufwendigen Sachen zu machen. Und dieses Video hat mich voll erinnert an so ein billiges, produziertes Schwangerschaftsankündigungsvideo, wie ich das halt aus in Amerika 100 Mal gesehen habe. Das ist halt echt nicht, also qualitativ jetzt nicht so gut gewesen. Ich hatte das Video halt, ich habe wirklich bis zum Ende geskippt und sehe dann diese Szene, wie er an ihren Bauch fest. Und mein erster Gedanke war wirklich, Moment, ist sie fett geworden und jetzt machen sie das. Wäre so geil gewesen, wenn es danach ein Werbespot gewesen wäre für McDonald's oder sowas. Ja, oder sowas. Oder Abnehm-Tee. Oder Fitti. So ein einfach danach das Logo einblenden. Du hättest einen ganz leisen Pups in ihrem Magen gehört, statt dieses Herzschlagen. Ja. Aber bevor wir uns jetzt hineinlästern. Ja, über dieses Video. Das Ding ist, man muss ja wirklich sagen, erstmal Gratulation. Wirklich von Herzen. Ich bin selber Vater. So wie sie es in ihrem Video angehört hat, sie haben dieses Erklärvideo noch gemacht, hört es sich nicht geplant an. Also es hörte sich jetzt nicht so an, als wäre eine Sache, über die sie mal nachgedacht haben. Deswegen haben sie auch, fünf Pregnancy-Prank-Videos gedreht. Da ist bestimmt irgendwann schon mal das dann auch zum Gesprächsthema geworden, ob man den Kinder haben will. Aber ich hätte bei den beiden nie vermutet, dass die Sex haben. Ganz offen, die wirken beide so naiv und verspielt immer, dass ich da immer das kann ich. Es gab so ja Menschen, auch, denen traust du einfach nicht zu, dass die gegenseitig ihren Pipan und die Mumutschka irgendwie zusammen Dass diese wurde wunderschön stimmt. ausgedrückt. Es gab ja lange Zeit auch immer so dieses Gerücht, es war immer nur ein Gerücht, es war immer eine Verschwörungstheorie, ich glaube auch nicht, dass das stimmt, aber es gab lange das Gerücht, dass bei Tube One diese Pärchen so ein bisschen zusammengecastet wurden, dass man einfach guckt, also was ist ein Up-and-Coming Girl, was ist ein Up-and-Coming Boy, lass die mal irgendwie zusammenkommen. Das war ja also damals bei Dougie und Lion. Bei Dougie und Lion war das damals so ein Thema und deswegen gab es das dann bei Bibi und Rianko natürlich auch. Wobei ich aber hinter den Kulissen immer wieder bestätigt bekam, dass diese Pärchen zum Teil wirklich zusammen waren. Ne? Also absolut, deswegen, das ist ein völlig dummes Gerücht, das stimmt nicht. Deswegen, also keine Ahnung, die beiden wirken auch, muss ich ehrlich sagen, die wirken glücklich miteinander und die wirken auch so, als würden sie zueinander passen, weil sie halt beide so auf einem Niveau sind. Ja, Deswegen, ich glaube, viele regen sich gerade über diese Schwangerschaft auf. Und ich habe einen Kommentar gelesen, den fand ich ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht mehr, von wem der war. Ich glaube, von keine Ahnung. Ich weiß nicht, von wem er war. Es war eine Aussage sozusagen, so, ey, ich finde es ganz toll, dass die beiden ein Kind haben. Kinder sind was ganz Schönes. Was mich aufregt, ist, dass sie jetzt schon direkt aus der Ankündigung, dass sie Eltern werden, so ein aufwendiges, überprovoziertes mit zwei Teasern, die erst auf das Video ankündigen, Ding draus machen. Das fand ich krass mit dem Teaser. Was halt so ein bisschen schon darauf hindeuten lässt, dass das Kind halt sehr prominent wahrscheinlich auch auf diesem Kanal stattfinden wird in der Zukunft. Weil die beiden vloggen ja auch viel von ihrem Leben. Das ist eine super spannende Diskussion, die wir auch an der Stelle vielleicht mal aufmachen können. Weil ich mache das ja in Teilen auch. Meine Freundin Claudia, die dokumentiert ja auch so ein bisschen ihr Leben mit unserer Tochter und lädt das auch auf ihrem YouTube-Kanal hoch. Und da haben wir auch lange drüber diskutiert. Und wir fanden es eigentlich beide sehr schön, weil ich kenne das aus Amerika. Ich habe ja bei Philip DeFranco früher mal gearbeitet. Und der macht das mit seinen Kindern auch. Ich wollte das sagen, in Amerika ist das voll das Ding. Es gibt da voll diese Pärchensachen. Es gibt auch immer mehr in Deutschland. Also es gibt jetzt gerade diese Toya Girl, von der ganz viele reden, die auf Instagram sich gerade Mama-Bloggerinnen vorgenommen hat. Persifliert. Wo sie halt auch kritisiert, dass diese Damen dann häufig ihr Baby in die Instagram-Kamera halten. Und es ist halt schon, wenn du da so ein, es ist auf der einen Seite so eine Sache, wo du wirklich einen Mama-Blog machst, wo du sagst, so hier, mein Kind hier, ich füttere es gerade und das halt ungefiltert, das ist halt das echte Leben. Ja. Oder wenn du mit 10 Instagram-Filtern und dann in so einer extrem gestellten Situation dein Kind in die Kamera hältst, das ist ja dann wieder nur wiederum nur Ausschlachten. Ja, also ich glaube, da gibt's nochmal die zwei Arten, wie man es machen kann. Es gibt mehrere Sachen. Es gibt zum Beispiel YouTuberinnen wie Isabo, die ihre Kinder auch verpixeln. Also da siehst du auch gar nicht mehr die Gesichter in den Videos, sind aber trotzdem Teil der Videos. Dann gibt es solche Sachen wie zum Beispiel Ryan's Toy Review. Das ist ja einer der größten Spielzeugkanäle, einer der größten Kanäle überhaupt. Das ist ein Junge, der hat immer wieder Spielzeug auspackt. Und die verdienen sich, und seine Eltern vor allem, verdienen sich mit diesem Kanal dumm und dämlich. Und da ist aber der Junge der Protagonist dieses Videos. Und da gab es schon öfters mal die Frage, so, ab wann ist das denn Kinderarbeit, wenn jetzt so ein Junge da vor der Kamera steht die ganze Zeit und Spielzeug auspacken will, und macht ihm das überhaupt Spaß? Das Ding ist, es sieht so aus, als würde es dem Jungen sehr viel Spaß machen. Ich kann mir super vorstellen, dass es super viel Spaß macht, weil er kann die ganze Zeit Spielzeug auspacken. Und gleichzeitig ist es aber so, beim Film, also wenn du in Deutschland zum Beispiel mit Kindern drehen möchtest, eine Produktion drehen möchtest, einen Kinofilm drehen möchtest, eine Fernsehserie, dann musst du ganz klare Auflagen erfüllen. Die Eltern müssen sich beim Jugendamt vorher dafür anmelden. Es kann sein, dass das Jugendamt spontan am Set vorbeikommt. Du musst eigentlich, wenn das längere Produktionen sind, auch einen Lehrer am Set haben, wenn die Kinder älter sind, der den Kindern dann quasi die Schulzeit ersetzt. Und du hast ganz klare Auflagen, wie lange du arbeiten darfst. Ich glaube, du darfst 6 Stunden am Set sein und 4 Stunden arbeiten, irgendwie so in die Richtung. Und dann ist halt immer die Frage, so, wenn jemand das jetzt beruflich macht und mit seinen Kindern Geld verdient, ab wann ist das Kinderarbeit? Wann ist das Kind denn vielleicht belästigt davon, dass es die ganze Zeit gefilmt wird, etc.? Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man nicht aus den Augen lassen darf. Das ist aber ein Punkt, der hat nichts mit YouTube zu tun. Das gibt es bei Kinderstars schon seit 1000 Jahren. Das ist bei einem Justin Bieber genauso ein Problem wie bei einer Hannah Montana. Ja, ja. So, wenn die halt im Teenager-Alter sind und berühmt werden. Das ist bei den Lochis, also bei den Lochis, die als Teenager ja auch groß geworden sind, auch bei YouTube oder bei Lisa und Lena jetzt, auch schon da eine Frage. So, hey, die sind 14, eigentlich gelten da dieselben Gesetze noch. Üblicherweise ist es da in solchen Fällen ja so, die Lochis sind groß geworden, weil sie selber gesagt haben, wir setzen uns vor eine Kamera. Möglicherweise, weil sie von anderen Idolen angestiftet wurden oder so. Und die Eltern sind häufig im Hintergrund und wissen erstmal gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Und es gibt so Fälle wie Michael Jackson, ganz bekanntes Beispiel, der Vater ist dann plötzlich der Manager und streicht sich noch das Geld am ehesten ein. In diesem Fall ist es ja so, dass die Eltern sowieso schon jeden Schritt durchmonetarisieren. Und ich habe ein paar Kommentare gelesen, das gab ja von jedem gefühlt einen und sehr richtig, finde ich, wenn man sagt so, das sind ja selbst noch Kinder, so wirken die beiden immer wieder, sind die überhaupt in der Lage, das wird die Zeit zeigen müssen, Ende. Das finde ich ganz, ganz schlimm am Internet, weil ich das auch selber nicht erfahren habe, aber ich habe das bei Philip DeFranco zum Beispiel damals viel gesehen mit seiner Familie. Gerade was Kinder angeht, kriegst du sofort ungefragtes Feedback von überall. Jeder hat eine Meinung. Auch von deinen eigenen Eltern, von Leuten in der Umgebung, hat gar nichts nur mit dem Internet zu tun, aber im Internet ist es halt dann nochmal 1000-fach verstärkt. Jeder sagt dir sofort, was du alles falsch machst. Und das ist halt Bullshit, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde das, was die beiden an Inhalten machen und was sie teilweise an, wie sie Kindern das Geld aus der Tasche ziehen und so weiter, das ist eine Sache, da kann man die wirklich für kritisieren. Aber einfach nur zu sagen, die beiden wissen nicht, wie man gute Eltern ist, oder die beiden sind irgendwie schlechte Eltern in irgendeiner Form, obwohl sie noch gar nicht das Kind haben. Das ist wirklich so fehl am Platz. Man kann die beiden hassen, aber die haben jetzt erstmal ein Kind. Und vielleicht hätte ich da auch anders drüber gedacht, wenn ich keine Tochter hätte oder vor ein paar Jahren, als ich noch keine Tochter hatte, wäre ich vielleicht jetzt in einem anderen Mindset, weil ich es selber nicht erfahren habe. Aber das ist so eine tolle Erfahrung, und das ist auch so eine schwierige Erfahrung. Und die beiden damit jetzt noch irgendwie mit Beleidigungen, Beschimpfungen zuzulassen, ist halt irgendwie nicht. Ich finde die beiden, so wie du sagst, ich bin noch mal ein bisschen krasser, ich finde die beiden wirklich ätzend. Eben auch, weil sie eine ganze nachfolgende Generation an jungen Zuschauerinnen auch verblöden, meiner Ansicht nach. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Schwangerschaft, das ist ja nun schon, damit einhergeht ja meistens ein extremer Reifeprozess. Sie ist 25, soweit ich weiß. Ja, ja. Als ich rausgefunden habe, dass ich Vater wäre, war ich 24. Ja, und ich glaube, ich bin kein Vater, ich kann davon da noch nichts dazu sagen, aber ich höre es von vielen, dass da durch diese neu hinzugewonnene Verantwortung, ist es möglicherweise so, dass sich vielleicht ihr Bild auch auf den eigenen Content ändert? Das wird die Zeit zeigen. Ich persönlich kann auch nur sagen, dann freut euch. Ich find's immer gut, wenn ein neues Leben in die Welt gebracht wird. Und ich persönlich muss auch sagen, ich bin kein Fan von dieser, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, selbst dass du dein Kind so in die Kamera hältst, finde ich jetzt eher so meh. Finde das jetzt aber auch nicht so dramatisch, dass ich da, es gab auf Twitter selbst von Leuten wie Alexi Bexi sehr krasse Meinungen, die sagten so, ey, nee, das finde ich richtig daneben und KuchenTV hat sogar ein eigenes Video dazu gemacht, das irgendwie sich 10 Minuten um sich herum, um sich selbst dreht und wo ich dann auch denke, so, deine Meinung will eigentlich gar niemand wissen in dem Zusammenhang, so, weil es halt so wirklich in dem Fall die Zeit zeigen muss. Und ich finde es auch, wenn man sagt, so das Kind wird Teil ihrer Videos sein, ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Fabian Sigismund macht das ja auch immer wieder. Und in dem God of War Video habe ich selber auch gesagt, wenn du schon einen Sohn hast, den du eh vor die Kamera hältst. Kostenloses Kind, muss man nichts mehr casten? Ja, ist doch perfekt so. und die Jungs von ihm, also zumindest der Große, hat selber jetzt angefragt, ob er denn einen YouTube-Kanal starten würde. Natürlich ist es ein Let's Play-Kanal, den er am liebsten machen würde, weil er auch am liebsten Let's Plays guckt. Ne? Ja, ja. Ich gebe dir die Hoffnung zwar nicht auf, dass unter diesen ganzen Jugendlichen, die Videos gucken, auch einer dabei ist, der einen hochwertigeren kann, also der Julian Bam oder Rob Bubble guckt und sagt so, hey, sowas möchte ich machen. Also ich habe mit 14 damals auch, so habe ich ja angefangen, Gaming-Content gemacht und irgendwann mich dann halt weiterentwickelt. Ja, also, es muss ja nicht Let's Play sein. Ich finde, mit 14 die Erwartungshaltung zu haben, dass jemand da irgendwas Hochwertigeres macht, als irgendwie die Leute zu kopieren, ist schon, also ich finde das okay, wenn man mal seine Anfänge findet und das muss man sich halt weiterentwickeln. Also, das sehe ich anders. Ich denke schon auch, dass du auch als 14-Jähriger in der Lage bist, zu unterscheiden, was du gut findest und was du dann auch tatsächlich, ne? Also absolut, nehmen wir mal an, du schaust als 14-Jähriger. Also die Qualität ist natürlich trotzdem mies. Also selbst wenn du sagst, hey, ich gucke jemanden wie Casey Neistat oder Freddy W. oder sowas, wie willst du denn so ein Video mit 14 ohne irgendwelche Skills und Erfahrungen machen? Ja, das machen, jetzt vielleicht nicht, aber also, guck dir diesen JF Not Kennedy oder wie der heißt an, diesen sehr jungen Meinungsblogger. Ja, den finde ich aber auch sehr fragwürdig. Gerade diese Leute, die die ganze Zeit nur sich vor ein Mikrofon setzen und über andere lästern. Das ist nicht okay. Das geht halt gar nicht klar. Aber zumindest sieht man halt so an solchen Leuten, oder den Tomek, den wir hier schon im Interview hatten, der auch sehr jung ist und der eben so ein ganz für sein Alter sehr ungewöhnliches journalistischen Anspruch mitbringt. Klar, du kannst, also ich bin mit 14 ja auch dann, habe ich mit 15 dann irgendwann für den Deutschlandfunk gearbeitet und für die auf der Gamescom kleine Mini-Reportagen gemacht. Du kannst schon als junger Mensch dich intelligent und professionell verhalten, das ist überhaupt keine Frage. Nur ich habe das nicht unbedingt als Erwartungshaltung direkt, weil warum? Du sollst dich mal ausprobieren. Das ist ja genau das Alter, in dem du es mal kannst, wo du noch die Freiheit hast, mal zu probieren. Es ist halt in dem Fall tatsächlich so, dass ich, als das passiert ist jetzt am Samstag, dieses Video, als das Erste, was ich dachte, war natürlich, klar, da reden wir im Podcast drüber. Das Zweite, was mir das aber ist immer direkt das Erste, worüber denkt, da werde ich dann im Podcast drüber reden. Ja, na, mittlerweile ist es ja bei dir wahrscheinlich auch so, dass ein Thema dir über den Weg läuft, wo du gleich denkst, so, da reibt man sich so quasi wirklich die Hände. Und hier war es aber eher so, dass ich dachte, so, ehrlich gesagt, ich wünsche denen halt alles Gute, hoffe das Beste, dass sie das eben nicht großartig arbeiten. Was sollen wir lästern, ohne zu wissen, was passiert? Eher finde ich es schrecklich, was da drumherum, also Leute, die, was ich auf Twitter an Boshaftigkeiten gelesen habe. Ja. Wow! Ja. Also Wahnsinn. Krass. Ich hatte auch einen GIF gepostet, wo ich einen Mädel, ich hatte eins gesehen, wo sich, weil ich das so. Ich habe ja auch einen Gag gemacht, weil es ist schon lustig. Aber ich habe in dem Gag auch dann direkt gesagt, so, hey, ne, ich, jetzt Spaß beiseite, ich wünsche den beiden wirklich alles Gute und ich finde es ganz toll. Das, also, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe noch einen anderen Tweet gelesen von jemandem, weiß ich auch nicht, wer das war, die gepostet hat, ey, pass auf, eine 25 Jahre alte Frau in einer festen Beziehung, die viel Geld hat, kriegt ein Kind. Das ist besser als die meisten Menschen auf der Erde, die Kinder bekommen. Und also, das ist, da kann man wirklich nichts kritisieren. Das Einzige, was man kritisieren kann, potenziell, ist halt der Fakt, dass es sehr öffentlich ausgetragen wird. Aber dann, aber wird das auch beim Royal Baby gemacht? Nö, da gucken dieselben Leute dann da werden die Geburt Baby, live die, zu. Wenn Brad Pitt und Angelina Jolie das erste Foto ihres neuen Kindes für 1 Million an die People verkaufen, dann kotzt da auch keiner rum, weil es seit Jahrzehnten so gemacht wird. Ich finde das tatsächlich auch eher so ein bisschen schmierig. Ich fand das Video einfach kotzig. Ja, was wir aber noch gefunden hatten, war ja zum Beispiel gestern so ein Ding. Ich habe mich so aufgeregt. Oh, das lassen wir so stehen. Ganz kurz, für 5 Sekunden Stille. Wir müssen ja im Podcast kein Clickbait machen. Robin hat sich so aufgeregt. Wir haben nämlich, es gibt eine von diesen Seiten, eigentlich sollte man sie gar nicht erwähnen, so eine News-Seite, sie nennt sich Promi News mit Y. Da ist wahrscheinlich. Wo steht das Y? Da ist bei Promi? Ich nehme an, News? Entweder war die Domain nicht frei oder die Ersteller wissen es aber nicht besser. Das zweite kann ich mir gut vorstellen. Das ist, glaube ich, aus diesem Made My Day Kosmos stammen die. Ich will ja seit längerem so ein Video machen und eigentlich sollten wir ja auch nicht zu lange drüber reden. Ich will auch ein Video dazu machen. Weil die müssen wir wirklich mal auseinandernehmen, diese Leute. Die sind so Leute. Schlimm. Und die haben ein Video gemacht. Ist das Video wirklich von Julienko? Heißt das? Das Kind. Das Kind. Nicht das Video. Stimmt. Das ist das Kind. Oder Bibi von jemand anderem schwanger, sowas. Und das war sofort in den Trends, hat er über 200.000 Aufrufe zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen habe. Drei oder vier ist dann, genau. Und darin ist es wie immer so, nichts wird gesagt. Doch, es wird was gesagt. Und ich habe mich so aufgeregt, weil das ist wirklich. Verleumdung. Das ist Verleumdung. Und das ist, also es ist die. Also das ist so weit weg von Journalismus und News, wenn sich irgendjemand über LeFloid aufregt, der mal seine Meinung sagt. Und das Ding heißt Promi News. Also da kannst du dich bei Le News genauso wenig. Also das ist also im Vergleich. Also mir fehlen die Worte. Ruhig, Brauner, ruhig. Also was in diesem Video gesagt wird, ist, was passiert, es gibt Zweifel daran, dass Julienko der Vater von Bibis Kind ist. Denn als Bibi 14 war, hat sie mal ein Video hochgeladen. Das ist kein Witz. Das ist die Story in dem Video. Als Bibi 14 war, hat sie mal ein Video hochgeladen. Und dann sagen die noch irgendwie so, das ist jetzt gerade wieder aufgetaucht. Bullshit. Ich habe dieses Video schon 100-mal gesehen, was sie da verlinken. Und in dem Video gibt Bibi Tipps, wie man am besten einen Seitensprung haben kann. Aha! Also könnte das Kind gar nicht von Julienko sein. Warte mal, was? Und sie hat vor 11 Jahren ein Video hochgeladen hat? Sie sagt damals sogar, dass sie eigentlich kein Typ für eine feste Beziehung ist. Wollt ihr wissen, was ich mit 9 gesagt habe? Ja. Also das ist der geilste Beweis aller Zeiten. David Hein hat mit 9 gesagt, er will Weltraumpilot werden, aber er war nie im All. Was ist da los? Hat er seine Träume verraten? Warum hat er das Silimani-Prinzip nicht gelesen? All das in der nächsten Ausgabe von Promips. News. Also es ist, also das, also wow, also das die, ist halt, die müssen einfach weggeklagt werden. Am Ende ist es halt tatsächlich so, dass der Sprecher dann, glaube ich, sagt so, naja, wir wissen es nicht, aber wir wünschen dem Pärchen alles Gute. Nein, wenn ihr dem Pärchen wirklich alles Gute wünschen würdet, dann würdet ihr so eine Scheiße nicht ins Internet kotzen. Dann würden sie aber kein Geld verdienen. Das Ding ist also, was man dazu sagen muss, das, was Promi News da macht, ist ja das in Videoform, was seit Jahrzehnten in dieser Boulevardpresse passiert. Genau. Also diese ganzen Gala und Bunte und was weiß ich. Ne? Ich habe gestern 3 Hefte gekauft. Ich müsste die eigentlich, ich habe sie drüben liegen, aber das machen wir bei der Live-Show. Also so krass, da ist es ja genau so. Da heißt es dann so, was war neulich? Hab Kerkeling. Ist er tot? Doch nicht. Todkrank. Barbara Schöneberger, ist sie in Wirklichkeit mit 3 Frauen in einer lesbischen Viehex-Beziehung? also solche Sachen. Oder die Königin von keine Ahnung was für einem Land. Und dann denkst du dir, warte mal, die haben eine Königin? What? Und die hat sie AIDS? So, also das sind ja so die Überschriften, die in diesen Zeitungen drin sind. Und das ist genau das, was die halt jetzt mit YouTube machen. Und die Kids fallen darauf rein, klicken drauf, das ist in den Trends. Und wenn ich Bibi und Julienko wäre, da bin ich tatsächlich auf dieser Seite. Da finde ich die gerade mega sympathisch, würde ich sagen, ihr beiden, holt euch einen Anwalt und verklagt die. Kannst du wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Also du kannst es zum Teil. Also ich habe in meinem Freundeskreis eine junge Dame, die möglicherweise auch beim Podcast nächste Woche auf der Live-Show auftreten wird. Und die musste auch neulich bei der Bild mit einer Klage gegen sie vorgehen, weil sie meinte auch irgendwie, wenn du das nicht machst, dann können die in der Folge jede Scheiße machen. Und weil du dann beim ersten Mal nicht dazwischen gegangen bist, verlierst du, glaube ich, irgendwie die Berechtigung, dann auch im Nachgang noch mal zu klagen. Deswegen musst du das sogar tun. Bibi und Julienko, ihr werdet diesen Podcast ja wahrscheinlich seit Folge 1 angeregt verfolgen. Wir sind keine besten Freunde, aber hier habt ihr unseren Tipp gerade gratis bekommen. Geh doch mal klag doch mal auf Verleumdung. Das ist wirklich, du kannst dich über Bibi aufregen, wie du willst, aber dieser Content, den die machen bei Promi News, ist so unterirdisch, der ist weg von allem. Das ist einfach, das sind die Aasgeier, die von den Aasgeiern sozusagen, wenn die Aasgeier sterben, dann essen die toten Aasgeier auf. Das ist ein schöner Vergleich. Ja, um das Ganze mal zu beenden, wir wünschen, wie gesagt, dem Pärchen alles Gute. Jeder, der Kinder bekommt, hat was gut bei uns. Ja. Du hast ja schon. Ich glaube, ich würd trotzdem gerne noch einmal kurz vielleicht über dieses Thema reden. Was passiert denn, wenn sie wirklich ihre Kinder für die Kamera halten? Weil ich finde das solange die halt nicht durchvermarktet werden. Oder es gab vor ein paar Jahren mal diesen Fall von Daddy-O-Five. Das war sehr, sehr groß in den amerikanischen Medien. Das waren zwei Eltern, die ihre Kinder wirklich vor laufender Kamera missbraucht haben. Also die hatten so einen kleinen Jungen. Und schönes dann, Video. Die haben halt Pranks gemacht sozusagen, aber die Pranks waren halt so. Ich hau dir in die Fresse. Genau, der große Bruder haut dem Kleinen in die Fresse, der große Bruder hält nachts die Hand von dem kleinen Bruder ins Wasser und dann pinkelt er sich in die Hose und wir filmen, wie sich der kleine Bruder in die Hose pinkelt. Und das haben die Eltern mit. Das haben die Eltern hochgeladen. Und das ist so dramatisch dann geworden, dass dann wirklich das Jugendamt halt irgendwann kam und die Kinder weggenommen hat und also deren ganzes Leben sozusagen durch diesen YouTube-Kanal. Hallo Leute, wir sind ja gerade auf dem Jugendamt und werden unsere Kinder weggebracht. Aber vorher hatte dieser Kanal hunderttausende Aufrufe und Follower und die hatten wirklich viele Abos und hatten eine große Fangemeinde aus Leuten, bis halt irgendjemand das mal mitbekommen hat und gesagt hat, so warte mal. What? Und das halt dann bei sich in seinem Kreis geteilt hat und dann ist dann so ein großes Ding daraus geworden. Also solche Sachen, das ist ganz klar, nein, das darf nicht sein, da muss man gegen vorgehen. Aber also ich finde tatsächlich, heutzutage gerade mit solchen Kanälen wie Promi News, die Kinder von Bibi und Jojenko werden sowieso in der Boulevardpresse und bei solchen Sachen und bei Herrn Newstime und keine Ahnung wo irgendwo vorkommen. Und das dann unter Kontrolle zu haben und zu sagen, so, wir teilen unser Leben und unser Kind ist ganz klar ein Teil von unserem Leben und das ist jetzt ein Teil davon, finde ich überhaupt, das ist ganz, ganz spannend, weil wir hatten auch bei TwinTV, da war ich noch im Hater-Interview, da war das eine Sache. So, das ist doch eine Sache, die du eigentlich sonst kritisieren würdest, Robin. Wie kann das sein, dass du das eigentlich befürwortest? Und ich muss sagen, so als Vater, du triffst so viele Entscheidungen für dein Kind, wo dein Kind keine Kontrolle drüber hat. Alle Entscheidungen eigentlich. Ne? Also wir hatten das neulich mit Impfgegnern und so weiter. Du entscheidest, ob dein Kind geimpft wird oder nicht. Du entscheidest, was dein Kind isst, ob es gesunde Sachen ist oder Süßigkeiten. Du entscheidest, wie dein Kind draußen spielt, ob es irgendwie sich Sand in den Mund stecken darf oder nicht. Du entscheidest, mit welchen anderen Kindern dein Kind spielt oder ob es in die Kita kommt mit eins oder ob du sagst, nein, es muss, bis es 3 oder 4 oder 5 oder 6 ist, was weiß ich, zu Hause bei der Mutter bleiben, weil diese Bindung ist so wichtig. Also all diese Entscheidungen triffst du für ein Kind. Du entscheidest als Mutter, ob du dein Kind stillst oder nicht oder wie lange du es stillst. Also all diese Entscheidungen triffst du und da gibt es unendlich viele unterschiedliche wissenschaftliche Belege, ob das jetzt gut oder besser ist. Also du ruinierst dein Kind so oder so als Eltern. Ja. Du kannst nicht alles richtig machen. Es ist halt die Frage, was das für eine Langzeitwirkung hat tatsächlich. Ne? Ich habe ja zum Beispiel mit meiner Nichte, die Tochter meiner Schwester, ist auch sehr jung, die ist 10 und ich habe in der Vergangenheit immer wieder auf Instagram, ich glaube so 2, 3 Fotos gibt es von ihr. Und wohingegen ich meine Familie selber nie zeige, ist es bei ihr so, dass ich das tatsächlich mal gemacht habe, weil ich auch das Gefühl habe, dass Kinder so einen Hate-Bonus bekommen. Mhm. Weil das hast du ja ganz gerne, du zeigst deine Freundin und dann hast du so Kommentare wie, die Schlampe, was will die und nimm die weg und ist die hässlich und das, also ich würde meine Familie oder meine Freundin oder wen auch immer davor schützen wollen, auch einfach so die Kommentare abzubekommen. Bei Kindern hast du das, glaube ich, eher erstmal nicht. Allerdings ist es schon die Frage bei Bibi und Jojenko, die ja wirklich verhasst sind auch, ne? Die, wenn so ein Kind dann in die Schule kommt, ist die Frage, ob also die Frage ist auch, also A ist die Frage, wie lange machst du das sozusagen, weil also wenn du jetzt dein Baby filmst, das erkennt ja niemand mehr, wenn es 6 ist oder wenn es 10 ist, was weiß ich, ne? Das ist erstmal der Punkt. Zweitens ist, wenn deine Eltern Stars sind, also die Kinder von Bibi und Jojenko sind jetzt nicht Brad Pitt und Angelina Jolie, aber trotzdem, ne, die Kinder von Will Smith oder was weiß ich, wenn die an die Highschool kommen, klar kennt die jeder und weiß jeder, dass die Eltern oder sie werden ja auch vorher von der Presse belagert. Ne? Genau. Du wächst anders auf jeden Fall. Du wächst auf jeden Fall anders auf und das ändert sich aber nicht. Du wächst generell anders auf, wenn deine Eltern arm sind, wächst du anders, als deine Eltern reich sind. Wenn deine Eltern berühmt sind, wächst du anders, als deine Eltern nicht berühmt sind. Und wenn deine Eltern Arschlöcher sind, wächst du anders, als wenn deine Eltern nicht Arschlöcher sind. Ne? Ja. Und wenn du Eltern hast, die deine Kinder nicht impfen, dann wachst du gar nicht auf, weil du stirbst. Du hängst so viel mit mir ab, glaube ich. Das ist deswegen, ich finde es tatsächlich nicht schlimm, das zu teilen, weil ich finde, ganz viel von dem, was YouTube ausmacht, ist das Teilen des eigenen Lebens. Das machen manche besser als andere. Und Casey Neistat macht das zum Beispiel auch. Der filmt auch seine Tochter, aber der framet dann zum Beispiel ihr Gesicht raus oder sowas und zeigt sie nicht jetzt, wo sie ein bisschen älter ist. Früher hat man sie noch gesehen, jetzt sieht man sie weniger. Und Philip DeFranco, der filmt seine Kinder da. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil das ist Teil seines Lebens. Die Leute wissen das. Und die einzigen Gefahren, ich habe auch mal da schon Diskussionen mit Leuten natürlich dann geführt im Internet, die immer genannt werden, ist, ja, aber was denn mit Pädophilen? So, wenn sie sagen, ja, aber also A, was ist die hohe Prozentzahl, dass irgendwelche Pädophile sich so ein Video angucken und B, also in dem Video siehst du jetzt, also du solltest das Kind vielleicht nicht nackt filmen, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei, aber, ne, und das andere ist, was ist mit Kindesentführung, das Ding ist, aber wenn du Julienko und... Aber das ist kein Argument. Für mich kein Argument, das ist so wie zu sagen, so, was will ein Außerirdischer zugucken, die gerne Menschenfleisch essen. Genau. Was machen wir dann? Und dann sieht das Baby besonders lecker aus. Also deswegen ist der einzige legitime Kritikpunkt, der noch übrig bleibt, ist für mich, ja, das Kind kann das nicht selber entscheiden, das ist datenschutzrechtlich ein Problem und was ist, wenn es das eigentlich gar nicht gut findet, dass es gefilmt wird. Und da ist mein Moment, das kann ja gut sein, aber das sind halt Entscheidungen, die du als Eltern triffst und wo du auch, du erinnerst dich ja gar nicht daran in dem Alter und irgendwann, wenn du alt genug bist, dann kannst du es auch selber sagen als Kind, dass du das nicht möchtest. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo die Eltern dann darauf aufhören sollten, wo man dann auch alte Videos vielleicht auch wieder löschen kann oder was weiß ich. Aber das ist am Ende des Tages ist das eine Sache zwischen den Eltern und dem Kind. Wenn das Kind irgendwann mit 18 sagt, ich fand das mega scheiße, dass ihr mich als Baby gefilmt habt, finde ich mega blöd. Ja, dann hast du halt ein Problem mit deiner Tochter. Aber das wird jetzt nicht das Leben dieses Kindes verändern, weil da irgendwie eine Kamera auf S zeigt, anstatt dass es nur auf die Eltern zeigt. Also ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, das sollte jeder für sich entscheiden. Ich persönlich bin an diesem Punkt noch nicht gekommen. Ich wüsste gar nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt das Problem ist, bei meinem Content würde es keinen Sinn machen, aber für so ein Influencer-Pärchen, das sowieso jeden Furz, den sie machen, der wird abgefilmt, da ist so ein Baby einfach auch ein Geschenk Gottes, muss man ganz offen sagen. Also generell ist es ja sowieso so, gerade oft so, wenn du so die so Mädels diesen Content machen, wenn da ein Boyfriend mit in das Leben tritt, dann explodierst du noch mal zusätzlich. Und dann so ein Kind ist doch der Knaller. Ja, das, die Zuschauer rasten aus. Und was da an Content-Möglichkeiten wieder auf sie zukommt, das ist halt so in dieser verqueren Welt der meisten Influencer ist das halt so die Denke, die du dann hast. Und du siehst eben in dem Fall schon mit diesem Trailer und den Teasern, die da, dass Bibi und Julienko wissen ganz genau, wie sie das zu machen haben. Vielleicht sitzt auch da wieder ein Management dahinter und sagt so, da müssen wir mal einen Trailer für den Trailer für das Baby. Das fand ich an dem Erklärvideo ganz krass, dass sie hochgeladen haben, weil da sagen, das ist so typisch für die Zuschauer wieder so wegrationalisiert. Da sagen sie auch, bei 100.000 Likes, bei so und so vielen Likes machen sie noch mehr Videos. Also wahrscheinlich wird dann auch das Geschlecht und wie das Kind heißen wird, all diese Dinge werden dann nochmal in extra Videos. Genau, und dann ist wieder die Frage, wie machst du das und wie monetarisierst du dein Kind, wie gehst du mit dem Kind vor der Kamera rum? Und das sind alles Dinge, die du auf jeden Fall kritisieren solltest. Und wo die passen halt einfach bei den beiden ins Bild. Genau, da werden auch alle ein Auge drauf haben. Und wenn das passiert, bin ich voll dahinter zu sagen, so, das ist nicht okay. Aber wenn die beiden einfach ihr Leben mit dem Kind, mit anderen Leuten teilen. Also ich kenne das ja von mir selbst und von meiner Freundin. Wir haben ganz, weil ne, wir waren sehr jung, wir wohnen in Berlin und unsere Familien wohnen in anderen Städten. Deswegen hatten wir jetzt hier auch wenig, in unserem Freundeskreis ist niemand, der Kinder hat, bisher gewesen damals. Und das heißt, doch, ich kriege meine Nichte in 2 Wochen, kommt sie mich besuchen. Für eine Woche. So, ich habe das erste Mal ein Kind. Sich mal treffen. Das wird schön, weil ich habe jetzt ja auch eine Küche und muss dann kochen. Ich weiß nicht mal, was Kinder essen. Okay, vielleicht Kinder, Robin? Brauchst du eher meine Hilfe dann. zu dem Zeitpunkt haben diese Mama-Vlogs unglaublich geholfen, weil du kriegst so viele wichtige Tipps, so viele interessante Infos. Das glaube ich gerne, ja. Und du hast das Gefühl durch diese Social-Media-Nähe, dass du auch endlich mal jemanden hast, der die gleichen Probleme hat wie du und mit jemandem teilen kannst, weil du das vielleicht in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie nicht tun kannst. Ich glaube, also, das Erste, was ich tun würde, ich hatte neulich ein Video gesehen, wo so ein Veterinärarzt irgendwie erzählt hat, wie man eine Katze richtig hochhebt. Und ich dachte, das Erste, was ich mir angucken würde, wäre so ein Video, wie hält man ein Baby eigentlich so? Weil bei meinen riesigen Pranken habe ich immer Angst, so ein Kind einfach kaputt zu brechen. Das zeigen die dir im Krankenhaus. Das zeigen die mir? Ja. Aha, sehr gut. Dann brauche ich ja, siehst du, ein Video weniger, was ich gucken muss, neben den ganzen Fahrradschlauchwechsel. Du hast vorher, wenn du eine Hebamme hast, hast du vorher so ein Geburtentraining, ja. Wechseln wir mal das Thema. Ja. Ich würde sagen, wir machen noch ganz kurz mal Werbung für die Live-Show, die nächste Woche ist. Durch den Trailer werdet ihr jetzt sicherlich mitbekommen haben, dass wir nächste Woche eine machen. Auf der Bühne haben wir schon gesagt, Ines Agnol und auch Hand of Blood. Und jetzt können wir es sagen, im Rahmen dieser Geburt von Bibis Beauty Palace werden auch wir live eine Geburt durchführen. Also irgendwie, okay. Wie wir das machen, das wissen wir noch nicht ganz. Irgendjemand muss noch schnell schwanger werden. Okay. Aber dann sind wir vor Bibi dran und ich glaube, das wäre für uns ein massiver Push. Und wenn ihr das sehen wollt, ihr könnt jetzt noch Tickets kaufen. Es waren eigentlich alle ausverkauft, aber die haben für uns extra die Halle um ein Drittel. Die bauen die gerade um. Die reißen die Wände ein. Es wird ein Open-Air-Festival. Die haben ja da, wo der BER, der Flughafen hin wollte, da haben sie einfach gesagt, okay, macht alles keinen Sinn mehr. Lass uns einfach eine Halle für die Lästerschwestern machen, für den einen Event, den sie jetzt machen. Ist ein bisschen problematisch, weil da sind keine Feuermelder drin und all diese ganzen anderen Probleme, die der Flughafen hat. Aber also wenn's, wird schon nichts passieren. Da kann man aber mit einem schönen Zitat aus dem Steve Jobs-Film abschließen. Wenn es anfangen sollte zu brennen und ihr daran sterbt, dann wurdet ihr dabei wenigstens brillant unterhalten. Boom. So. Okay. Das ist aus dem Steve Jobs-Film, den ich übrigens empfehlen möchte. Der ist ein wirklich guter Film. Wir haben noch ein paar andere Themen. Und zwar, was nehmen wir als nächstes, Robin? Du bist hier der Themenmaster heute. Ich bin der Themenmaster. Also eine Sache, die wir letzte Woche schon angeteasert hatten, Late Night Berlin. Wir wollen aber nicht nur über YouTube lästern, sondern auch über das Fernsehen. Wir wollen mal über das Fernsehen lästern. Das ist eine gute Idee. Ne, wenn man sich die Show anguckt und man hat ja jetzt so, ich habe die erste Folge, habe ich die Twitter-Meinungen mir durchgelesen und es war wirklich so, es tat mir in der Seele weh. Da hatten wir beide noch drüber gesprochen. Ja, ich habe sie ja auch gesehen. Ich habe auch danach jetzt ein paar Folgen gesehen. Das Ding ist, ich finde es richtig schade, weil ich Klaas eigentlich sehr sympathisch finde. Ja, ich auch. Und weil ich mir nichts mehr wünsche als meine eigene Late-Night-Show. Das ist so mein Lebenstraum. Und er auch. Das ist sein Ding gewesen. Weil das ist der Content, den ich wirklich am meisten gucke. Das ist der Content, an dem ich auch ganz viel, was ich auf meinem Kanal mache, sozusagen davon inspirieren lasse. So John Oliver, also Last Week Tonight oder auch The Daily Show und so weiter. Also ich liebe das einfach, mich mit aktuellen Themen satirisch auseinanderzusetzen, Comedy-Sketche zu machen oder irgendwelche lustigen Sachen zu machen. Ganz viel von dem, was wir bei Nerdscope gemacht haben, auch das Setting und so weiter, war ja sehr Late-Night-inspiriert, dass wir da in Anzügen saßen. Und also all diese Dinge sind Sachen, an wo ich mich seit Jahren hinarbeite, irgendwie das zu machen und wo ich auch schon viele Sachen gepitcht habe. Hey, ich würde das gerne machen. Gebt mir doch irgendwie mal die Chance. Es muss nicht direkt eine Late-Night-Show im Fernsehen sein, so wie Klaas, aber gebt mir mal eine Chance, mich einfach hinzusetzen und jede Woche mit einem kleinen Team lustige, geile Sketche zu machen und aktuelle Themen aus YouTube und Internet und der Welt und so weiter zu persiflieren. Und dann entstehen halt solche Sachen wie der Podcast, weil das halt die simplere Variante davon ist. Und deswegen finde ich es immer ganz toll, wenn eben in Deutschland auch endlich mal Late Night so groß wird wie in den USA. Weil in den USA gibt es ja 6 oder 7 richtig gute Late-Night-Shows, die alle super funktionieren. Ja. Und in Deutschland hast du halt so ein bisschen Zirkus Halligalli gehabt, was aber auch nicht so wirklich da rein hat. Du hattest früher mal Harald Schmidt und jetzt hast du Böhmermann, der das noch am besten macht. Und dann war halt mit Klaas jetzt endlich noch mal so ein richtiges Late-Night-Ding. Es heißt sogar Late-Night, krass. Und dann ist es aber wirklich sehr schlecht. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist halt so. Und es ist aber, ne, es ist die Gäste, denen fehlt ja halt immer der internationale Star-Glamour. Die sind im Booking, sind die sehr schlecht, ne? Bei Zirkus Halligalli. Ich kann dir sagen, was das Booking da macht. Sie laden alle Kumpels von Klaas gerade ein. Wenn du dir anschaust, was da durch die Show gerade durchgerieben wird, das sind so Leute wie Sascha, der mit dem Dicke ist. Das sind so Leute wie Ray Garvey oder Olli Schulz, die sowieso in jeder deutschen Nummer immer herumsuppen. Auch so zum Teil die Fantastischen Vier, die neue Klan, die haben jetzt tatsächlich mit Clouseau, glaube ich, sogar was Neues gemacht. Aber gefühlt sind das die immer gleichen, die in diesen Shows so durchgereicht werden. Und bisher nicht einer, wo man sagen könnte, dafür, also dass man auch mal wegen einem Gast einschaltet. Ich habe jetzt gerade, also zum Beispiel hier zu Deadpool 2. Ryan Reynolds und Josh Brolin haben gerade so eine weltweite Tournee gemacht. Und da sind so viele Videos von viral gegangen. Mein ganzer YouTube-Feed war voll mit irgendwie, jetzt ist Ryan Reynolds gerade bei, habe ich gerade Gosling gesagt? Ich weiß es nicht. Ryan Reynolds war jetzt gerade, ne, hier in UK in ganz vielen lustigen Late-Night-Shows, war in Südkorea sogar bei irgendeiner Sing-Show, wo jemand mit einer Maske auftritt und dann erst einen Song singt und dann nimmt er die Maske ab. Und in dem Fall war halt dann Ryan Reynolds drunter. Und da fragt man sich halt, warum ist bei sowas, warum ist ein Deadpool nicht bei Klaas? Du könntest so geile Sachen mit Ryan Reynolds machen. So wie, kann ich dir sagen. Also Klaas möchte verhindern, Englisch zu sprechen, weil er darin einfach nicht so firm ist. So, du hast es in den vergangenen oder in den bei Zirkus Halligalli war das ja immer so aufgeteilt, dass Joko die Gäste interviewt und er dann halt immer nur so stichwortartig was sagt. Das ist so, also sagen wir es mal so, ich bin ja auch so, dass ich dann, wenn ich so eine Show hätte, auch eher sagen würde, puh, ne, also wenn wir jetzt beide auf der Bühne stünden, mach du mal lieber das Interview. weil ich da einfach nicht, ne, so fließend spreche wie du zum Beispiel. Und um so eine Show dann nicht irgendwie lächerlich machen, zu machen, würde ich dann auch sagen, komm. Aber das kannst du ja machen. Du kannst dir ja auch als Late Night Berlin irgendjemanden holen, der halt gut Englisch spricht und solche Sachen macht. Also bei Stefan Raab zum Beispiel war es ja genau dasselbe. Stefan Raab war auch nicht so der Englischsprecher. Ne? Und du hast es immer wieder gemerkt, es war immer wieder auch holprig, aber es ging. Ja. Weil der, wenn der sich neben Busta Rhymes in der Straße gestellt hat und irgendwie Hier kommt die Maus gespielt hat, das war sympathisch. Aber was hier das Problem ist, bei dieser Show ist gefühlt für mich, dass Klaas, also dieser Traum, dass er immer mal eine Late-Night-Show machen wollte, das Abstruse daran ist, dass es ihm gar nicht zu stehen scheint. Mhm. Weil so er ist eher der Typ, der so dieser Grummelige, der Clevere von den beiden Spaßmachern. So, und der Spaßmacher, der Spring ins Feld war, Majoko. Und ja, er ist der da daneben gewesen, der dann den letzten bissigen Spruch als... Obwohl das ja gut funktioniert. Also John Oliver ist ja jetzt auch kein super lustiger Entertainer. Der ist einfach sehr zynisch und das macht's halt lustig. Der hat halt super Texte auch. Und hier ist es so, die Witze sind so schlecht. Oh Gott, sind die Witze schlecht. Die sind also so am Anfang schlecht. Dieses Stand-up-Dinger, da wo die Sachen erzählen, um eine Pointe zu haben, die wirklich so mies ist. Richtig und schlimm. Dann, das ist, dann macht er immer dieses Ja. Ja. Ja. Ja. Nach jedem Witz sagt er Ja. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir wieder. Ja. Ja. Dann haben wir das gesehen. Ja. Und dann haben sie neulich ein Video hochgeladen. Ich habe es in der Show nicht mehr gesehen, weil ich sie gar nicht mehr gucke. Wo sie mit ihren schlechten Witzen hier in Berlin auf die Straße gegangen sind, um, ne, also quasi dieses Elend zu weiterhin als Thema weiterzutragen und daraus vielleicht noch irgendwie Content zu stricken, sind sie damit auf die Straße, haben den Leuten die Witze vorgespielt und keiner lacht. Ja. Ja, und dann dachte ich so, was macht ihr hier jetzt gerade? Mhm. 8 Minuten lang wird quasi noch mal deutlich gemacht, wie unwitzig das ist in einem Video, das dadurch auch unwitzig ist. Und für mich ist das der totale... Also ich finde, das ist kreativer Ausverkauf. So. Also sie haben ein paar Sachen gemacht, die sehr gut waren. Zum Beispiel dieses eine Ding mit Ronja von Rönne. Ja, klasse, und mit den Ostboys, die aber das Ding ist, da machen halt den Content, machen die Ostboys. Die sind halt sehr lustig. Und das ist halt auch schon wieder nicht mehr Late Night. Also das ist im Grunde, wenn man ehrlich ist, ist das, das haben viele auch kritisiert, ist es eigentlich mehr Zirkus Halligalli als alles andere. Also das Ronja von Rönne-Ding ist sehr Late Night, finde ich. Aber das Ostboys-Ding ist sehr Zirkus Halligalli. Das von Rönne-Ding ist jetzt auch das Einzige gewesen, was da leider kam. Aber also ich bin gespannt, ob sie da noch irgendwie Feuer haben. Weil du kannst halt auch in so einem Wochenrhythmus ganz schwer nur Aber deswegen hast du halt ein Team, was schon im Voraus Sachen schreibt, was Sachen plant, was eben sowas wie die WM halt schon Monate vorher sieht und deswegen drumherum plant. Und dann jemanden, der quasi gut noch auf die aktuellen Themen eingehen kann. Und deswegen, also so macht das ja ein John Oliver. Die schreiben ja ihre Themen, researchen die ein halbes Jahr im Voraus. Und wenn das dann irgendwann A, entweder relevant wird oder B, der Research fertig ist und einfach Sinn macht, die Folge rauszuhauen, kommt halt das Thema. Der Klaas möchte halt gerne, der möchte halt weg von diesem Standing als Witzemacher, der sich mit Joko da halt die Scheiße um die Ohren wirft. Das kann ich aber auch verstehen, dass man sagt so, ich möchte nicht mehr im Schlamm robben. Okay. Aber dann passt das nicht. Dann passt es nicht zu sagen, ich mache am Anfang mittelmäßige Gags zu auch viel zu Themen, die längst nicht mehr aktuell sind oder die auch so spießig sind. Also, was ich so schlimm an dem Anfangsteil ist, dass da macht die Heute-Show tatsächlich bessere politische Gags als die. Und das ist halt echt krass. Und also man überlegt so, die Heute-Show und auch Böhmermann, die wirklich regelmäßig oder auch Extra 3, die hauen ja wirklich im Wochentakt virale Hits raus und richtig gute Einspieler, richtig gute Gags, richtig gute Comedians, die richtig geilen Shit machen. Und ich bin mir sicher eigentlich, dass die alle weniger Budget haben als Late Night Berlin, weil die haben ja so viel Budget wie Zirkus Halligalli. Das ist eine der größten ProSieben-Shows gewesen. Wenn die dasselbe Budget mitgenommen haben, das kann doch nicht sein, dass das muss mehr Geld sein, als das öffentlich-rechtliche Fernsehen aussieht. Weil Böhmermann sich halt auch immer wieder hinsetzt und Themen auf eine andere Weise beleuchtet, als einfach sich hinzusetzen und zu sagen, hier, ich mache eine Punchline, was weiß ich, zu Erdogan oder hast du nicht gesehen, und denk mir dann die 3 lustigsten Witze aus. Es gibt dieses Format da drin, die Gag-Vorschau, wo sie gefühlt alle Witze, die für den Anfangs-Stand-Up-Teil in den Müll gefallen sind, die werden dann nochmal aufgesagt am Stück. Stück. Und also es ist für mich irgendwie fehlt eine richtige Identität, die, weil zu viele. Das Studio ist sehr schön. Das Studio ist wirklich schön, wobei da viele geschrieben haben, sie kriegen fast irgendwie eine Netzhautverkohlung, wenn sie da hingucken. Ich finde es aber trotzdem wirklich hübsch, aber insgesamt ist es einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist Klaas Figur als, oder auch seiner Persona nicht im Ansatz würdig. Es ist der, es ist der Florida als Produktionsfirma nicht im Ansatz würdig. Und ich würde mir tatsächlich, also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würden die sagen so, komm, wir scheißen jetzt einfach auf alles und machen wieder Anarchie. Das ist dann, das muss ja nicht gleich mit Scheiße werfen anpinkeln sein. Oder sein wie bei Joko und Klaas. Es ist immer dieser Pipi-Kaka-Humor gewesen, der mir bei Zirkus Halligalli auch nicht so gut gefallen hat. Oder auch bei Duell um die Welt oder sowas. Da ist ganz viel so, oh, jetzt musst du mal deine Hand hier in eine Mülltonne halten oder deinen Kopf in den Schlamm stecken oder sowas. Es ist halt so, okay, ja gut, das ist Humor der Masse. So ist aber nicht das, was ich sehen möchte. Es ist halt so, wenn du nach Amerika guckst, hast du halt einen Conan O'Brien, der funktioniert halt am besten auf der Straße. Den schickst du raus und der ist einfach so als Entertainer, dieses Clueless Gamer funktioniert ja nur deswegen, weil er in jeder Situation einen schlagfertigen Spruch übrig hat. Und jetzt war er zum Beispiel mit seinem Producer, mit dem Jordan Schlansky, war er in Italien und es ist einfach Knaller, den Mann zu gucken. Das ist mega lustig, weil auch diese unterschiedlichen Late-Night-Shows ja so, also zum Beispiel hier Kimmel ist eher so der, Fallon ist eher so der Spieler, also der macht eher so Spiele. Genau, ja, Spiele, Kimmel ist eher jemand, der so virale Einspieler macht mit Mean Tweets oder Halloween Candy. Das ist auch nicht alles gut. Auch nicht gut, alles gut. Also Jimmy Fallon zum Beispiel finde ich schrecklich. Es gibt auch schlechte Late-Night-Shows, aber der ist sehr erfolgreich. Und dann hast du aber Leute wie John Oliver oder wie eine Daily Show oder wie ein Colbert Report früher oder jetzt mit Seth Meyers und mit Colbert in ihren neuen Late-Night-Shows. Halt so eine Mischung aus, also was Colbert jetzt auch macht mit seiner Show, ist halt so eine Mischung aus sehr ernsten politischen Ansprachen. Und auch die sind ja auch alle jetzt gerade durch Trump auch alles super politisch geworden. Und das ist wirklich ganz toll, gerade in diesem politischen Klima in den USA, solche Leute zu haben, die halt wirklich sehr neutral, aber auch sehr bissig und sehr, sehr satirisch an diese Themen rangehen. Und einfach, wo du auch siehst, da ist super viel Energie jetzt gerade drin. Die sind wirklich, da brennt irgendwas in denen, weil die halt diese Ungerechtigkeit in diesem Land scheiße finden. Ja. Und in Deutschland hast du halt, was hast du da? Wer regt sich da über irgendwas auf? Irgendwie nicht so. Ja, oder du, wie gesagt, also selbst wenn du dich aufregst, also ich finde das ja schon auch krass, wie sich ein Böhmermann dann hinsetzt und mit diesem Rico und Quister Internet. Genau, Böhmermann, ne? der macht das. 20 Minuten so ein Ding da macht. Da ist Leidenschaft dahinter, da weißt du wirklich, den pisst das gerade persönlich Weil an. Der aber auch in jeder Redaktionskonferenz gefühlt mit drin sitzt und das mitschreibt. Ich weiß nicht genau, wie es bei den Jungs jetzt funktioniert. Aber bei Florida TV und mit Klaas, ob der da wirklich in dem gesamten Entstehungsprozess mit involviert ist, aber es wirkt zum Teil halt irgendwie so, als würde er einfach so, als würde ihm eine Liste gegeben werden mit so, hier, das war das Thema, mach mal den Witz dazu, und da hört das dann auch auf. Und ansonsten ist die Show, ohne eine eigene Identität zu haben, eine Mischmasch aus all dem, was man aus Amerika kennt, zusammengewürfelt, ist von allem ein bisschen, aber nichts richtig und dem fehlt so irgendwie das eigene Standing. Ja. Und du siehst es auch an den Quoten. Das Ding hat bei 12, irgendwas angefangen, glaube ich, ist jetzt gerade wieder ein bisschen gestiegen, aber war zwischenzeitlich auf 5% runtergefallen. Ja. Ich meine, ProSieben macht es der Show auch nicht einfach, weil da ja nur noch Wiederholungen von Big Bang Theory laufen. Naja, du hast ja nichts, was irgendwie so Lead-In generiert. Ja. Genau, und da ist es, glaube ich, gar nicht einfach, auch zu der Uhrzeit. Aber nichtsdestotrotz, du siehst halt, auch das Social-Media-Echo ist jetzt nicht das Beste. Diese Show findet sich irgendwie nicht so richtig. Aber wer weiß, ich meine, sie läuft jetzt auch nicht so lange, sie läuft jetzt seit 2 Monaten. Also man kann mal gucken, ob sich das vielleicht noch gibt. Also man muss ja nicht direkt am Anfang perfekt sein. Also wenn ich mal an die ersten Folgen von Nerdscope zurückdenke, so klar. Die waren auch viel schlechter als alles, was wir danach gemacht haben, weil man halt sich auch erstmal irgendwie finden muss, so das Team finden muss und den Beat so finden muss, so in welchem Rhythmus macht man das. So. Ich glaube auch ganz gerne, dass es wahnsinnig schwierig ist, so eine Late-Night-Show auf die Beine zu stellen. Nur wöchentlich aktuell zu sein, ich meine, wir merken es ja schon, wir kriegen es ja gar nicht hin, wöchentlich Videos zu machen. Deswegen würde gar nicht aktuell sein. Ich meine, guck dir TV Total an, die haben gar nicht erst angefangen, sowas. Die haben halt immer mit diesem Die haben die Bunte auseinandergenommen oder irgendwelche Meldungen, die halt einfach was hergeben. Ne? Wo du dann, Klaas, habe mich auch gewundert, dass sie zum Beispiel zum About You Award nichts gemacht haben. Aber klar, es ist eine ProSieben-Produktion, warum sollten sie sich selbst in den Rücken fallen? Aber das wäre so ein Ding gewesen, warum das nicht im Stand-Up-Programm auseinandernehmen. Das wäre für ihn halt eigentlich gefundenes Fressen gewesen, ja. Schon irgendwie, das wäre ja möglich. Also ich glaube, du musst gar nicht aktuell sein. Ich glaube, damit stellst du dir eher selber ein Bein, indem du das irgendwie, du hast so ein bisschen das Gefühl, das ist so die Variante, die am wenigsten aneckt oder so, weil man sich dachte so am Anfang so, okay, hauen jetzt mal noch nicht auf die Scheiße. Vielleicht kommt das ja auch noch. Ich weiß nicht, wie lange ProSieben sagt so, okay, das ist jetzt nicht der Quotenhit, wir geben ihm jetzt so und so lange eine Chance, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht sind sie in der Lage, zum Beispiel die Bully-Parade damals ist auch erst, Bully hat mal selber gesagt, dass sie in der dritten Staffel erst gemerkt haben, was ist unsere Stimme und dass ProSieben ihnen so lange überhaupt eine Chance gegeben hat, das gibt es heute gar nicht mehr. Das gibt es ja ganz viel bei Fernsehserien auch, also dass du auch erst nach ein paar Episoden wirklich erst richtig reinkommst und die richtig gut werden und so weiter. Ja. Weil halt auch, ne, du drehst halt einen Piloten und der wird dann verkauft und dann musst du dich wieder neu finden als Team und dann zweite, dritte, vierte, fünfte Folge produzieren und irgendwann findest du so deinen Groove und hast dann den Rhythmus, ne? Also ich finde, es ist super schwierig. Ich finde es generell nur schade, weil ich denen halt allen mehr zugetraut hätte. Das ist direkt gut. Genau, das habe ich auch gedacht. Ja. Aber die konnten halt 10 Jahre lang das, was sie mit Zirkus Halligalli gemacht haben, was ja eigentlich nur eine Weiterführung von MTV Home und später dann von Neo Paradise gewesen ist. Und, genau, sie haben einfach jetzt 10 Jahre das Gleiche gemacht. Und sie haben halt, das muss man nochmal dazu sagen, der Grund, warum die so gut zueinander funktionieren, ist, weil Klaas so der klassische Straight Man ist. Du hast eigentlich immer einen, der halt so bei Dick und Doof, ne? Du hast einen, der ist halt hahaha, mega lustig und du hast einen, der dann pikiert zuguckt und sagt so, oh, das ist aber und jetzt daraus ergibt nicht sich okay. ganz viel Witz. Genau, und das, weil du halt 2 unterschiedliche Typen hast. Und deswegen funktionieren sie, finde ich, alleine beide nicht so gut. Ne? Also hier auch sowas wie das Ding der Welt oder wie heißt das hier, das Ding des Jahres. da war ja Joko auch wieder alleine und so. Das, auch da, ProSieben hat sich ja jetzt mit der Comedy-Show und mit das Ding des Jahres und so weiter auch viele Sachen jetzt in letzter Zeit erlaubt, die jetzt quotentechnisch nicht so die besten waren. Also ja, weil Joko alleine plötzlich keinen mehr hat, dem er zuspielen kann und nicht mehr nur witzig sein kann. Der ist eigentlich tatsächlich auch ein guter Moderator, aber getrennt voneinander, wie sie gefühlt niemand so. Also ich kann nur von mir aus sprechen. Ich persönlich finde sie getrennt voneinander dann auch weitaus weniger spannend. Da müsste man ein Format schon richtig auf sie abstimmen. Und das ist man müsste halt auch einfach David Heinrobbenblase eine Sendung bei ProSieben geben. Ich bin der Meinung, das ist genau die Lästerschwestern Late Night. Ja, dann würden wir diesen Laden retten, David. Das wäre es. Und als erster Gast Case Freak. Ja. Oder auch so Leute, die dann gerne beefen. Dann könnten wir wirklich mal diesen YouTuber-Boxkampf veranstalten. Ja. Ich sag dir. Und dann als Ringrichter Uwe Boll, das wäre alles der absolute Knaller. wir können ja schon mal proben. Nächste Woche in der Live-Show. Ja. Ganz kurz die Frage beantworten. Wir haben fast nur diese Frage bekommen, was ist denn mit denen, die nicht kommen können? Können die den Podcast hinterher hören? Wir haben halt überlegt, so, weil das Ding ist, das Ganze muss ja schon irgendwie auch Sinn machen für die, die dann sagen, wir zahlen jetzt hier 22 Euro. Klar, sie sehen uns live und können dann auch mit interagieren. Aber ist dann die Exklusivität nicht irgendwie genau, aufgenommen? Genau, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, fällt uns jemals noch was anderes ein? Das heißt, das, was wir da in der Show machen, können wir das irgendwann anders nochmal aufführen? Ich glaube, das geht schon. Wir wissen auch bei einigen Punkten, die wir uns ausgedacht haben, ob sie dann hinterher hochladbar sind. Das ist halt auch das Ding. Und das, was für mich die viel größere Frage ist, Audioqualität vor Ort. Weil natürlich ist das ein Saal, der ist dafür ausgelegt, dass man uns auch von der Bühne aus sehr gut hört. Aber was ich eben nicht einschätzen kann, ist, wie gut ist die Aufzeichnung, die da entsteht. Klar, bei einer Live-Show hast du andere Pausen, als wenn wir uns einfach hier gegenüber sitzen. Wir wissen, glaube ich, zum Beispiel nicht, ob der Sound von den Leuten, also Lacher, Klatschen und solche Sachen, ob die wirklich gut aufgefangen werden oder ob sich das dann nicht einfach scheiße anhört. Wir sind ja zu viert auf der Bühne, dadurch, dass wir Gäste haben und so weiter. Und deswegen ist, und wir wissen auch noch gar nicht, wie genau das aufgezeichnet wird. Die haben uns gesagt, die können das in dem Raum, aber uns wurde noch nicht gesagt, wie und auf welchen Speichermedien und so weiter. Das heißt, es ist noch gar nicht klar, ob wir am Ende irgendwas bekommen, was wirklich verwertbar ist, um es als Audio herzuladen. Das heißt, wir müssen euch nächste Woche auch bitten, wir wissen auch ehrlich gesagt gar nicht, wie wir es machen, ob wir einen normalen Podcast nächste Woche dann aufnehmen, also, weil nächste Woche wahnsinnig voll dadurch auch ist. Im Zweifel hören wir uns dann vielleicht auch erst in 2 Wochen. Aber ihr werdet das sehen. Ja. Bleibt trotzdem gespannt nächste Woche. Wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall. Das ist ja ein Test für uns. Also wir machen jetzt diese Live-Show einmal, weil die uns damals gefragt haben, wie die Idee einfach lustig finden. Und wir freuen uns da alle sehr auf euch, die da dabei sind. Und wir machen es jetzt einmal, gucken, wie es läuft. Und dann geht es einfach ganz normal weiter mit dem Podcast und mal gucken, was dann passiert. Dann wünschen wir bis dahin alles Gute. Und so weiter. Auch nicht nur Bibi, sondern an alle. Alle. Auch die blöden Influencer, an die denen auch und euch natürlich sowieso die besten Zuhörer der Welt. Wünschen euch immer alles Gute. Jederzeit. Tschüss.